Schon 2001, nach der SARS-Epidemie in Asien, die dort viele Menschenleben forderte, aber zum Glück schnell eingedämmt werden konnte, Europa also nie wirklich erreichte, beschlossen viele Institutionen und Regierungen erste Präventivmaßnahmen. Der deutsche nationale Pandemieplan, der 2005 entstand und 2017 aktualisiert wurde, ist Ergebnis dieser ersten Attacke eines Coronavirus auf die global vernetzten und damit anfälligen menschlichen Gesellschaften. Diese Pläne, mit wissenschaftlichen Studien unterfüttert, sind einsehbar. Darin stehen allerlei Maßnahmen und Vorkehrungen, die zu treffen sind. Hatte man sie vergessen? Nein. Die Obama-Administration führte noch vor wenigen Jahren ausführliche Planspiele durch, wie auf solch ein Virus zu reagieren sei. Ein Pathogen, das eine globale Pandemie auslösen kann, nannte die WHO 2018 in einem Szenario Disease X. Immer wieder also befasste man sich auf unterschiedlichen Ebenen mit den Gefahren von Erregern. Doch als Corona dann kam, wirkten fast alle westlichen Regierungen gänzlich unvorbereitet. All die Pandemiepläne und Planspiele, all die Lehren, die man aus SARS gezogen hatte, waren offenbar umsonst gewesen. Wieso aber hätte man mit Pandemien, vor allem solchen durch Influenza-Viren, nicht nur rechnen sollen, sondern sogar müssen? Weil nahezu jede einzelne Wissenschaftlerin, die sich mit diesem Bereich der Virologie beschäftigte, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gewarnt hat, eine neue Zoonose, wie sie schon bei HIV, der Vogelgrippe, Ebola und eben SARS stattfand, ist nur eine Frage der Zeit. Die Ursachen dafür liegen vor allem in unserer aggressiven Ausbeutung der Ökologie. Denn gefährlich werden dem Menschen Tiere als Virenträger erst mit der Vernichtung ihrer natürlichen Lebensräume, etwa durch Entwaldung oder Versiegelung von Flächen, Abbau von Bodenschätzen, Einsatz giftiger Chemikalien, ihrer Nahrungsgrundlagen oder sonstiger wichtiger Gegebenheiten ihrer Biotope. Durch Jagd oder tierische Feinde, die der Mensch eingeschleppt hat oder die auf der Flucht vor dem Menschen in ein fremdes Habitat einfallen. Tiere unter Stress tragen mehr Viren mit sich und geben auch mehr Viren durch Exkremente oder Blut an ihre Umwelt ab. Im Falle des neuartigen Coronavirus konnte eine Gruppe um den Mathematiker Robert Bayer, der am Institut für Klimafolgenforschung Potsdam arbeitet, im Januar 2021 aufzeigen, dass in den vergangenen 100 Jahren 40 Fledermausarten aufgrund klimatischer Veränderungen ihre angestammten Habitate verließen und in die Hunan-Region im südlichen China und in naheliegende Gegenden in Myanmar und Laos übersiedelten. So entstand dort ein Hotspot für Coronaviren, da die Tiere um die 100 neue Coronaviren mit sich brachten, darunter auch eines, das dem SARS-CoV-2-Virus genetisch sehr ähnlich ist. Ursache für diese dramatischen Veränderungen ist also auch die Erderwärmung, die laut Aaron Bernstein, Direktor des Zentrums für Klima, Gesundheit und globale Umwelt an der Universität Harvard, jedes Lebewesen, das nicht ein Mensch ist, Richtung der Pole drückt, um aus der Hitze zu gelangen. Und das schafft die Gelegenheit für Viren und Bakterien, neue Spezies zu befallen, um dann eine weltweite Pandemie zu verursachen. Denn früher wären lediglich lokal begrenzt die Bewohner einzelner Dörfer im Urwald, die zu nah an Fledermauskolonien oder Ähnliches geraten wären, von einem gefährlichen Virus befallen und im schlimmsten Fall ausgelöscht worden. In unserer eng besiedelten, hochvernetzten Welt kann sich ein Virus jedoch nahezu unbegrenzt ausbreiten.